Kennst du das? Du machst und machst und machst und schon ist das Jahr vorbei und du bist enttäuscht. Der Grund ist einfach, du trennst das Wichtige nicht vom Dringenden. Wie das geht und wie du damit zufriedener und erfolgreicher wirst, erfährst du in dieser Folge. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich und erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Du bist am Abend hundemüde, einfach total erledigt vom vielen Tun und dennoch unzufrieden? Hast du das Gefühl, nicht wirklich produktiv zu sein, obwohl du dich vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang abgerackert hast? Du bist gewissermaßen ein Sklave deiner Agenda. Du suchst nach Antworten, um deine Unzufriedenheit zu erklären, findest sie aber nicht. Womöglich liegt es daran, dass man dir den lieben langen Tag dringende Angelegenheiten auf den Tisch knallt. Du erledigst sie zwar alle, hast dann aber keine Zeit mehr, dich um das Wichtige zu kümmern. So vergehen Wochen und Monate. Und am 31. Dezember fasst du gute Vorsätze, die aber bereits im Januar aus immer gut erklärbaren Gründen nicht umgesetzt werden können. So brichst du aus dem Hamsterrad aus. Stelle das Wichtige vor das Dringende. Doch was ist wichtig und was ist dringend? Gibt es überhaupt eine Trennung? Und wie soll ich damit umgehen, wenn meine Mitarbeiter dauernd dringende Aufgaben bei mir abladen? Diese Fragen werden wir nun beantworten. Das Resultat wird sein, dass du deine Lebensqualität massiv steigern kannst bei gleichzeitig höherer Effektivität deines Unternehmens. Wenn ich bei Vorträgen und Workshops von wichtigen und dringenden Aufgaben spreche, kommen fast immer die gleichen Einwände. Nämlich, dass eine Trennung nicht möglich sei, weil in der Branche, in der die Teilnehmer tätig sind, eben immer alles dringend sei. Eine saubere Planung wie vor 10 Jahren ginge heute einfach nicht mehr. So oder so ähnlich hört sich das jeweils an. Meine Erfahrung zeigt klar, dass es da nur einen Ausweg gibt. In kleinen Schritten versuchen, das Wichtige vom Dringenden zu trennen, um mehr und mehr das Wichtige zu favorisieren. Was sind nun wichtige Aufgaben? Für mich sind das beispielsweise folgende: Quartals- und Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern vorbereiten, Verhältnis von Auftragseingang zu Angebotslisten überwachen und wenn nötig Einfluss nehmen, Zeit mit meiner Hündin in der Natur verbringen. Und meine dringenden Aufgaben sind: sofort jede E-Mail beantworten, Herausforderungen, Anfragen und Unterstützung für Mitarbeiter geben, Kundenanfragen sofort beantworten. Achtung! Hier will ich dir zu den dringenden Aufgaben bezüglich Mitarbeitern und Kunden einen Hinweis geben. Für beide Gruppen, also Mitarbeiter wie Kunden, gilt Folgendes. Stell dir die Frage, ob das Anliegen neben dringend auch wichtig ist, und zwar sofort. Eine Kundenanfrage kann durchaus wichtig und dringend sein, ein Problem, von dem dir ein Mitarbeiter berichtet. Doch meiner Erfahrung nach lassen wir Unternehmer und Führungskräfte zu schnell alles liegen und kümmern uns um das Dringende. Und was uns dann eben die Zeit raubt für das wirklich Wichtige. Darum beleuchten wir nun die Mischformen. Wenn nun eine Aufgabe an dich herangetragen wird, solltest du immer das Wichtige vor das Dringende stellen. Alles Dringende muss warten, solange es Wichtiges zu tun gibt. Doch wie gehst du damit um, wenn man dauernd dringende Aufgaben bei dir im Büro ablädt? Dazu gibt es ein sehr gutes Bild. Stell dir vor, dass jeder, der in dein Büro kommt und etwas von dir will, einen Affen bei dir platziert. Bereits gegen Nachmittag füllt sich dein Büro dermaßen, dass du kaum mehr zur Türe vordringst. Jeder abgeladene Affe symbolisiert eine Aufgabe. Die Lösung sieht also so aus, denen klarzumachen, dass sie den Affen wieder mitnehmen dürfen. Aber die Mitarbeiter bitte nicht einfach mit einem Tritt in den Hintern verabschieden, das wäre nicht höflich, sondern auch noch kontraproduktiv. Es gibt zwei sehr gute Arten, damit umzugehen. Erstens, fragen, ob sie schon dieses oder jenes ausprobiert hätten. Falls nicht, schicke sie los, um eine dieser Optionen zu versuchen. Wenn ja, einen neuen Tipp in die Hand geben. Zweitens, sagen, dass Kollege XY auch schon einmal ein ähnliches Problem hatte und er sicher gerne Auskunft geben würde. Aber verbiete bitte, dass er den Affen dort ablädt. Er soll das Problem alleine lösen. Wenn es dir gelingt, mehr und mehr das Wichtige vor das Dringende zu stellen, werden sich dein Leben und dein Unternehmen extrem schnell verändern und positiv entwickeln. Um dies zu gewährleisten, brauchst du unbedingt eine geeignete Strategie. Ansonsten fällst du immer wieder in die Dringlichkeitsfalle. Konkret empfehle ich dir, eine Agenda nur noch für Meetings zu führen, nicht aber für Aufgaben. Also keine getaktete Zeitplanung mit zu behandelnden Punkten, sondern eine freie Wochenplanung. Bei mir war dieser Schritt extrem erleichternd. Früher habe ich beispielsweise an einem Dienstag von 14 bis 16 Uhr einen Eintrag in der Agenda erstellt, um ein Konzept XY zu schreiben. Dumm war dann aber, dass der Morgen anders verlief, ich in Verzug geriet und um 14 Uhr weder einen freien Kopf noch Zeit hatte, um am Konzept XY zu arbeiten. Und was habe ich gemacht? Erinnerungen in 2 Stunden angeklickt. Mit dem Ergebnis, dass dauernd zwischen 5 und 10 Tasks auf dem Bildschirm erschienen und auf dem Handy klingelten und ich diese dauernd weiter nach hinten verschob. Heute mache ich das ganz anders. Ich führe, wie gesagt, die klassische Agenda für Meetings. Für alle Aufgaben habe ich eine separate Liste. Hier notiere ich laufend alle Aufgaben, vermerke ein W für wichtig oder ein D für dringend oder auch ein WD. Am Sonntag schaue ich mir die Aufgabenliste an und verteile diese provisorisch auf die Wochentage. Am Montag habe ich nun einen Überblick, was zu tun ist. Ich erlaube mir aber am Mittag einen Blick auf die Aufgabenliste zu werfen. Wenn ich also gerade hoch inspiriert bin, erledige ich eine strategische Aufgabe dazu. Zudem habe ich immer das Verhältnis aller wichtigen und dringenden Aufgaben im Griff. So gelingt es mir jeden Tag anhand meines Biorhythmuses sowie externer Gegebenheiten ideal zu planen. Ich bin damit Herr der Aufgaben und kein Sklave meiner Agenda. Und das Schönste? Am Ende des Jahres kannst du sagen, dass du viel Wichtiges erledigt hast und sich dein Leben und dein Unternehmen somit positiv entwickelt haben. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.